Tatsächlich sollte Binghams Amtsführung und sein Verhältnis zu Petrosino nicht unter Korruption leiden, sondern unter seinem skrupellosen Ehrgeiz. Wenigstens zu Anfang aber schien er fest entschlossen, sich und seine Schwächen im Griff zu behalten. Bingham war vom ersten Tag an der Liebling der Massen. Die New Yorker wollten jemanden, der gegen Kriminalität hart durchgriff, und Bingham passte wie die Faust aufs Auge. Der ruppige Ton und die martialischen Metaphern des Generals signalisierten, dass er bereit zum Krieg gegen den Bund war. Die Bürger New Yorks, fasste ein Beobachter zusammen, rechnen damit, dass die Black Hand im Laufe seiner Amtszeit ordentlich gebinghamt wird. Auch Petrosino war hoch erfreut über den neuen Commissioner. Der geschickte Politiker McAdoo hatte das Italian Squad genehmigt, schien jedoch mit dem Herzen nie recht bei der Sache. Bingham dagegen juckte es sichtlich in den Fingern. Er ließ mutmaßliche Anführer der Black Hand rund um die Uhr beschatten und stellte jedem Detective, der Beweise gegen diese Männer fand, eine Beförderung in Aussicht. Endlich, freute sich Petrosino, haben wir einen Commissioner, der uns versteht. Dieses »uns« mag sich auf die Polizei bezogen haben, auf das Squad, die Italiener oder auf alle drei. Für seinen neuen Führungsstab engagierte Bingham Arthur Woods als Deputy Commissioner. Woods, ebenfalls ein Yankee, war groß, freundlich und gebildet. Er stammte aus einer prominenten, wohlhabenden Bostoner Familie, war auf die Lateinschule gegangen und hatte in Harvard studiert. Nach dem Studium hatte er an der Eliteschule Groton gelehrt, wo er unter anderem Franklin Delano Roosevelt unterrichtete, doch der idyllische Campus war Woods schließlich zu bieder. Inspiriert von der aufkeimenden Bewegung des Progressivismus, ging er nach New York und arbeitete als Reporter für die Evening Sun für läppische $15 die Woche. Er fand eine Unterkunft im Harvard Club und trat dem Tennisclub bei, um in Form zu bleiben. Bevor Woods die Stelle als Deputy Commissioner antrat, erbat er sich eine Auszeit, um nach Europa zu reisen und die dortigen Polizeimethoden zu studieren, auf eigene Kosten. Er analysierte die Vorgehensweisen von Scotland Yard und kehrte dann zurück nach New York. Woods erwies sich als einfallsreicher Kopf, dem es viel leichter fiel als seinem Chef, seine menschliche Seite zu zeigen. Bei einem Interview fand ein Reporter, Woods vermittle einen starken Eindruck von Beflissenheit, Freundlichkeit, klugem Humor, Spaß an der Arbeit, Freude an reellen Dingen und einem großen Herz für andere Menschen. Zu Woods Aufgaben auf seinem neuen Posten gehörte auch die Aufsicht über das Italian Squad.